Der vollständige Lehrgang, um Ekstase-Leben selbst zu erlernen. Ekstase-Leben selbst erlernen. Knappe 5 Minuten zuhören und du weißt nicht nur, was Sache ist, sondern auch haargenau, was du machen musst. Es gibt keine Voraussetzung oder Bedingungen, außer dass man halbwegs gesund ist. Keinerlei Kosten. Man kann Ekstase mit oder ohne Partner erreichen. Ekstase, der Moment kurz vor dem sexuellen Höhepunkt. Eine Woche üben und du kannst dich eine Stunde und länger in diesem Zustand befinden. So erreicht man Ekstase. Du benutzt deine erotische oder sexuelle Erregung, um fast zum Höhepunkt zu kommen. Kurz davor steckst du zurück, genießt und beobachtest deine starken Gefühle. Dabei handelt es sich nicht um bekannte Techniken wie Coitus Reservatus oder das sogenannte Carezza. Suche deine Erregung. Je intensiver, umso besser, aber lass es nicht zum Höhepunkt kommen. Es gibt Methoden, um den normalen körperlichen Orgasmus zu vermeiden. Denn diese gewisse Anspannung, die davor existiert, ist notwendig oder hilft, um Ekstase zu erreichen. Schon die Trance davor, wenn man den Zustand der Ekstase noch nicht ganz erreicht, ist oft intensiver als dieser kurze Moment. Nach dem Austreten des sogenannten Freudentopfens oder bei stärkerer Bildung von Feuchtigkeit besteht noch kein Grund zum Aufhören oder Nachlassen. Mit etwas Praxis lässt sich die durch Sexualität entstandene Energie durch einfaches Entspannen über den ganzen Körper verteilen, über das Rückgrat zum Kopf lenken, indem man sich den Körper und die Muskeln als Pumpe vorstellt oder auch entsprechend bewegt und dann weiter über die Zunge am Gaumen, Brust und Bauch wieder nach unten lenken. Du musst es nicht so genau spüren. Um zur Ekstase zu kommen, genügt es, sich den Kreislauf auch nur zu denken. Das alleine lenkt schon die Energie. Ein Test, ob man es richtig macht, ist, dass der sexuelle Reiz ein wenig nachlässt, wenn man sich darauf konzentriert, die Erregung durch das Rückgrat zum Kopf hinaufzulenken. Wenn man es nicht schafft, den Orgasmus zu vermeiden, indem man sich entspannt, die Energie in das Rückgrat lenkt und das Gesäß dabei leicht anspannt, kann man es mit voller Muskelanspannung am ganzen Körper und dem Zusammenbeißen der Zähne versuchen. In dem Moment und so schnell und so lange wie notwendig. So kommen die Nervenimpulse, die ihn auslösen, nicht durch. Es ist auch kein Fehler, sich davor wie ein Sportler aufzuwärmen. Ekstase baut sich langsam auf. Die übliche Reaktion, dass der Verstand bei starker sexueller Erregung aussetzt, wird ins Gegenteil geschalten. Und so kommt es dann, wenn man weitermacht zur Ekstase. Du bekommst dabei, eben ohne Drogen, einen klaren Kopf, eine verbesserte Hirnleistung und Denkfähigkeit. Wie stark sich Ekstase aufbaut oder auch nur, dass man sich wohl fühlt, hängt vom Üben ab. 45 Minuten zweimal täglich am Anfang sind das Minimum. Auch wenn du sie nicht erreichst, kommt es überraschend oft zu nachhaltigem Wohlbefinden. Sexualität dieser Art erzeugt wahrlich ein neues Körpergefühl. Man verliert seine Vitalität nicht. Durch den Samenverlust werden Männer eher müde. Frauen erreichen Ekstase auch, wenn sie ihren Höhepunkt zulassen. Aber es gibt grundsätzlich keinen geschlechtsspezifischen Unterschied. Come make me easy. Gerade weil man Ekstase auch ohne einen intimen Partner leicht erreichen kann, soll man bedenken, dass es sich dabei nicht um eine harmonisierende Wellness-Meditation handelt und sich zurücknehmen, wenn irgendetwas nicht ganz passt. Siehe auch meine URL http://goo.gl/cmme. Persönlich verfasst und gelesen von Bernhard Bogner, Copyright 2011. PS, Zitat Mantak Chia: Indem der Mensch sein eigenes Gewahrwerden der Sexualenergie verfeinert, gelangt er auf einfachste Weise zurück zum reinen Bewusstsein.